Und das Radio bringt sie ins Haus. Ich habe nicht gern die Welt in meinem Zimmer. Thomas Mann, 1928. Sensationen! Gerade in diesen Wochen erleben wir ein seltsames und lehrreiches Beispiel von Aktualität. Da hat ein Kriegsteilnehmer, ein Jahrzehnt nach Kriegsende, ein Buch geschrieben, im Westen nichts Neues. Und alle nüchternen Wirklichkeitsmenschen hätten gewiss geschworen, dass von diesem Buch niemand etwas wissen wolle. Und über Nacht ward dieses Buch das aktuellste Buch, das es seit Jahren gegeben. Der Begriff des Aktuellen scheint durch diesen Bucherfolg ad absurdum geführt, und er ist doch nur in seinem tieferen Sinn bestätigt worden. Hier hat ein Dichter das Wirkliche und Tatsächliche, das 10 Jahre zurückliegt, für die Gegenwart gedeutet und in einen menschlichen und gegenwärtigen Zusammenhang gestellt. Ludwig Capella. Das Thema Krieg auch im Hörspiel, Brigadevermittlung von Ernst Johansen und das Heimkehrerdrama Douaumont von Eberhard Wolfgang Möller und von Etlef Köppen, Wir standen vor Verdun.